Unser Korrespondent in Mittelamerika, Jörg Hafgemeier, hat Gorbatschows Visite in Havanna beobachtet. Pünktlich um 9.15 Uhr Ostzeit schlossen sich die Türen der Iljuschin-62M der sowjetischen Luftfahrtgesellschaft Aeroflot und der Besuch von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow auf Kuba war zu Ende. Ein Besuch, der 15 Jahre nach Leonid Brezhnevs Reise auf die sozialistische Karibikinsel besonders von den Kubanern als ein Erfolg gefeiert wurde, zumal endlich der von der Regierung in Havanna lange gewünschte Freundschaftsvertrag abgeschlossen wurde. Fidel Castro, der Gorbatschow und seine Delegation auf dem internationalen Flughafen von Havanna, José Martí, mit großem Zeremoniell verabschiedete, kann mit dem Verlauf der zurückliegenden drei Tage zumindest offiziell zufrieden sein. Die Sowjets haben nämlich alles vermieden, was in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt haben könnte, sie würden den Kubanern sagen, wo es politisch und wirtschaftlich lang zu gehen habe. Doch gab es während dieses Besuches des ersten Gorbatschows in Lateinamerika mehrere Hinweise darauf, dass Moskau an einem Umbau der kubanischen Gesellschaft sowie an einer behutsameren, weniger konfliktiven Außenpolitik Havannas, besonders hinsichtlich der Vereinigten Staaten von Amerika, sehr gelegen ist. Aus Moskauer Sicht stellt sich der Sachverhalt nach diesem Zusammentreffen der beiden charismatischen Staatschefs der sozialistischen Nationen etwa so dar. Man ist den Kubanern nicht in den Rücken gefallen, hat ihnen die etwa 4 Milliarden US-Dollar Jahreshilfe nicht gekürzt und den Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Die kubanischen Gegenleistungen könnten sein. Die aktive Unterstützung von Revolutionen wird eingestellt. Dadurch könnten die Beziehungen zu Washington verbessert werden, was auch einen Friedensprozess in Zentralamerika erleichtern würde. Kuba muss seine Wirtschaft effizienter machen und mehr auf eigene Füße stellen, was dem Land nach dem Abschluss des Truppenabzugs aus Angola leichter fallen sollte. Ob es zu einem, wenn auch vorsichtigen Umbau der kubanischen Gesellschaft kommen wird und wie der aussehen könnte, ist denkbar ungewiss. Dass er nötig ist, bleibt unbestritten. Nur gibt es eben kein entwickeltes kubanisches Konzept. Der vor gut 3 Jahren von Fidel Castro eingeleitete Verbesserungs- und Berichtigungsprozess, die auf Kuba so bezeichnete Rektifikation, ist es jedenfalls nicht. Denn sie hat bisher trotz mancher Bemühungen nicht gegriffen. Die kubanischen Kommunisten, vor allem Fidel Castro, haben in den vergangenen 3 Tagen mehreres begreifen müssen. Moskau lässt seinen karibischen Verbündeten nicht fallen und beide Länder verbindet sicher eine enge Freundschaft, die sich keineswegs nur auf die finanzielle Abhängigkeit der Kubaner gründet. Aber Gorbatschows Ziel ist es, über die friedliche Lösung regionaler Konflikte das Verhältnis zu den USA weiter zu verbessern. Und er weiß, was den Sozialismus international so unattraktiv gemacht hat. Er hat auf Kuba deutlich gesagt, dass man mit der Zeit gehen und die Bedürfnisse der Menschen befriedigen müsse. Die sensationelle Erklärung Gorbatschows in Havanna, dass die sozialistische Revolution nicht exportiert werden sollte, hat sicher Fidel Castro schockiert, in Washington aber offene Ohren gefunden. Reagan-Nachfolger Bush hatte den Kreml-Chef vor seiner Kuba-Reise gebeten, auf Castros revolutionäre Pläne in Lateinamerika mäßigend einzuwirken. Dass man auch in den USA Gorbatschow trauen sollte, hat soeben ein alter Russland-Kenner vor dem US-Kongress dargelegt, der alte Diplomat und Historiker George F. Kennan. Aus Washington Näheres von Hans Kressmann. So etwas erklärte der Vorsitzende des Außenpolitischen Senatsausschusses, Senator Claiborne Pell, habe es nach der Erinnerung der parlamentarischen Veteranen im US-Kongress wohl noch nie gegeben. Als der 85-jährige Gast, der gebeten war, vor dem Ausschuss seine sachverständige Beurteilung der gegenwärtigen Situation in der Sowjetunion abzugeben, geendet hatte, erhoben sich alle Anwesenden, sogar die Stenografen, und spendeten dem alten Mann minutenlang Beifall. Der da im politischen Zeugenstand aussagte, war George Kennan, einer der herausragenden Sowjetkenner der USA. Moskau-Experte schon im Zweiten Weltkrieg, Botschafter in den ersten Nachkriegsjahren, Erfinder des Konzepts von der Eindämmung des vor allem militärisch bedrohlichen sowjetischen Expansionsdrucks. Stalin verwies den Botschafter des Landes. Seit 1953, als Kennan den amerikanischen Auswärtigen Dienst verließ, hat er sich wissenschaftlich und als Buchautor so gut wie ausschließlich mit dem Imperium auf der anderen Seite beschäftigt. Sein Wort zählt also. Und so hat es fraglos großes Gewicht, wenn George Kennan bei seinem Auftritt vor dem Senat über den die Washington Post ausführlich berichtete, ohne Umschweife bekundet hat, dass die Politik von Gorbatschow jene revolutionäre Epoche in Russland, die seit 1917 so viele internationale Spannungen ausgelöst hat, unwiderruflich beendet habe. Zwar herrsche, darüber bestehe kein Zweifel, gegenwärtig in der Sowjetunion noch eine unstabile und dadurch auch gefährliche Lage. Aber was auch geschehe, es sei nach seiner Einschätzung völlig unmöglich, zu den politisch-wirtschaftlichen Zuständen zurückzukehren, wie sie über Jahrzehnte die sowjetische Wirklichkeit bestimmt hätten. Was wir heute beobachten, so kennen wörtlich, ist nichts anderes als der Zusammenbruch jenes Machtapparates, mit dem das Land seit 1917 regiert und zusammengehalten wurde. Die Revolution ist beendet. Kennan appelliert an den Westen, sich in dieser Situation mit den Abrüstungsangeboten der anderen Seite zwar durchaus mit Vorsicht, aber viel zupackender zu beschäftigen, als dies bisher geschehen sei. Kennan war es, der schon 1981 eine 50-prozentige Reduzierung der Nukleararsenale beider Seiten vorgeschlagen hatte. Damals war er noch belächelt worden. Unter Gorbatschow hat die Sowjetunion auch mäßigen Einfluss auf den südostasiatischen Verbündeten Vietnam genommen. Der Kreml hat, um auch die Versöhnung mit Peking einzuleiten, die kommunistische Führung in Hanoi gedrängt, die Truppen aus dem seit 1978 besetzten Kambodscha abzuziehen. Dazu hat sich Vietnam jetzt ohne Vorbedingungen bereitgefunden. Weitere Informationen von Eberhard Kurau aus Singapur. Ursprünglich hatte Vietnam den Rückzug seiner Truppen bis Ende September davon abhängig gemacht, dass zuvor eine politische Lösung des Konfliktes gefunden wird. Andernfalls sollten die letzten Vietnamesen erst Ende 1990 das Nachbarland verlassen. Über eine politische Lösung konnte jedoch in verschiedenen Gesprächen zwischen dem amtierenden kambodschanischen Ministerpräsidenten Hun Sen und Prinz Sihanouk, der eine Exilkoalition anführt, keine Einigkeit erzielt werden. Besonders die Kontrolle des vietnamesischen Abzuges und eventueller Wahlen durch eine UN-Friedenstruppe sind strittig, weil die Vereinten Nationen die seit 10 Jahren amtierende Regierung in Kambodscha nicht anerkennen, sondern nur die Exilregierung des Prinzen Sihanouk. Dieser verlangte außerdem vor allgemeinen Wahlen den Rücktritt der amtierenden Regierung in Phnom Penh und die Auflösung ihrer Verwaltung auf allen Ebenen. Hun Sen sah dadurch die Stabilität des Landes gefährdet und befürchtete im Gefolge Sihanouks die Rückkehr der Roten Khmer an die Macht, deren grausames Regime die Vietnamesen vor 10 Jahren durch ihren Einmarsch beendet hatten. Prinz Sihanouk scheint nun allerdings inzwischen damit einverstanden zu sein, dass die gegenwärtige Verwaltung in Kambodscha weiter amtiert. Es zeugt vom wachsenden Selbstbewusstsein der kommunistischen Regierung in Phnom Penh, dass sie jetzt als einseitige Vorleistung den Abzug der vietnamesischen Truppen auch ohne vorhergehende politische Lösung des Konfliktes zustimmt. Allerdings heißt es in der kambodschanischen Erklärung zum Truppenabzug auch, dass eine Fortsetzung der Waffenhilfe für die Guerilla und eine weitere Einmischung in die kambodschanischen Angelegenheiten politische Übereinkünfte unterminieren würde und auf eine Rückkehr der Roten Khmer und des Bürgerkrieges hinauslaufen könnte. Alles begann nach Plan. Um 17 Uhr zogen die Delegationen in den prachtvollen Säulensaal des Regierungspalais ein, in dem unter einem riesigen Kronleuchter der runde Tisch steht. Nach 2-monatigen Verhandlungen am runden Tisch versammelten sich die Vertreter der polnischen Regierung und der Opposition noch einmal an dem riesigen Möbelstück, nachdem die Vereinbarungen über die politischen und wirtschaftlichen Reformen unterschrieben waren. Die beiden Delegationsleiter, Innenminister Czesław Kiszczak und Arbeiterführer Lech Wałęsa, verlasen Erklärungen, in denen sie noch einmal diesen historischen Gesellschaftsvertrag aus ihrer Sicht erläuterten. Nach den beiden kurzen Reden war eine viertelstündige Pause angesetzt. Das Fernsehen schaltete um zum Gute-Nacht-Programm für die Kinder. Und sendete dann nach mehrminütiger Sendepause eine Kassette mit einem Klassikkonzert. Als dies zu Ende war, verkündete ein Sprecher, die Delegationen hätten sich wieder zur Beratung zurückgezogen. Im letzten Moment drohte also der runde Tisch zu scheitern. Aufmerksamen Beobachtern hatte bereits der Einzug der 57 Teilnehmer zu denken gegeben, der anders war als beim ersten Plenum vor 2 Monaten. Damals waren 2 Gruppen eingezogen. Zuerst die Regierungsvertreter, geführt von General Kiszczak, dann fast eine Viertelstunde später die Opposition mit Lech Wałęsa an der Spitze. Nun aber kam die Delegation der Regierung der Opposition fast gleichzeitig in den Säulensaal, während ein halbes Dutzend Personen später eintraf. Die Vertreter des offiziellen Gewerkschaftsbundes OPZZ, geführt vom OPZZ-Vorsitzenden Alfred Mjodowitsch. Ganz offensichtlich wollten sie demonstrieren, dass sie sich nicht mehr in einem Lager mit der Regierung sahen. Anlass für diesen Bruch war der Streit um die richtige Wirtschaftspolitik, genauer gesagt um die von der Regierung vorgeschlagene Kopplung von Lohn- und Preiserhöhungen, in der Fachsprache Indexierung genannt. Die OPZZ-Vertreter sprachen sich dagegen aus und verweigerten auch ihre Unterschrift unter die Vereinbarung zur Sozialpolitik. Als nach zweieinhalbstündiger Unterbrechung das Plenum wieder zusammentrat, stellte sich sofort heraus, dass in der Tat der OPZZ den Anlass für diese ungewöhnliche Pause gegeben hatte. Mjodowitsch hatte durchgesetzt, dass er das Wort außerhalb der vorher vereinbarten alphabetischen Reihenfolge bekam. Er warf den beiden anderen Delegationen, also der Regierung und der Solidarität, vor, ihre Vereinbarung zur Wirtschafts- und Sozialpolitik führten zu einer Benachteiligung der Schwachen, der kleinen Lohngruppen, der Rentner, der kinderreichen Familien. Nur der OPZZ sei der wahre Sachwalter der Interessen der Arbeiter, sagte Mjodowitsch, der nun am allermeisten fürchten muss, dass seine Organisation an Einfluss verlieren wird. Bavinsa fasste den Standpunkt der Opposition in dem kurzen Satz zusammen: Lasst uns endlich leben, wie wir es wollen. Deutlich an die Parteiführung gewandt, sagte er: Wir haben dieses System nicht ausgesucht. Er wiederholte auch die Einwände der Solidarität gegen einige der von der Regierung vorgeschlagenen politischen Reformen, wie die Wahlordnung. Die Opposition hatte sich damit einverstanden, dass bei den nächsten Wahlen der kommunistischen Partei noch einmal eine Mehrheit garantiert sei. Dies darf nach Bavinsas Worten aber nicht für alle Zeiten gelten. Über eine neue Wahlordnung hat nun der Sejm zu befinden, ebenso wie über die Änderung des Gewerkschaftsgesetzes. Bei allen noch bestehenden Unklarheiten dürfte aber eins feststehen: Die Zulassung der Solidarität und der Bauernsolidarität ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Zum ersten Mal ist in der Sowjetunion jetzt die Geheimrede des früheren Parteichefs Chruschtschow gegen den Personenkult veröffentlicht worden. In dieser Ansprache hatte Chruschtschow auf einer geschlossenen Sitzung des 20. Parteitages der KPdSU im Februar 1956 die Fehler und Verbrechen Stalins aufgezeigt. Wie das Moskauer Fernsehen gestern Abend berichtete, ist die bisher geheim gehaltene Rede in der dritten Nummer der neu geschaffenen Zeitschrift Nachrichten aus dem Zentralkomitee abgedruckt worden. Chruschtschow hatte mit seiner Rede vor dem 20. Parteitag die Entstalinisierung eingeleitet. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der für Wirtschaft zuständige Sekretär des SED-Zentralkomitees, das Politbüro-Mitglied Mittag, hat sich für einen weiteren Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten ausgesprochen. Staats- und Parteichef Gorbatschow in London eingetroffen. Es ist nach 1984 und 1987 sein dritter Besuch bei der konservativen Premierministerin Margaret Thatcher, die von der ersten Begegnung an starke Sympathien für den Kreml-Chef empfunden hat. Trotzdem hat sie noch ihre konservativen Vorbehalte gegen den großen Reformer im Kreml. Das unterscheidet sie offenbar von der Mehrheit der Briten, von denen nur noch 17% meinen, dass die sowjetische Politik eine Bedrohung für das United Kingdom darstellt. 37% der Untertanen ihrer Majestät glauben, nach einer Umfrage der Times, dass die Sowjets wirklich Frieden wollen. 1981 waren es nur 6%. Aus London Informationen von Hans-Georg Niemetz. Michail Gorbatschow ist ein Mann, mit dem man reden kann. Was Margaret Thatcher bereits vor Jahren feststellte, ist inzwischen in Großbritannien fast ein geflügeltes Wort. Bereits seit Tagen wieder viel gebraucht in den hiesigen Medien. Der Kreml-Chef ist bereits zum dritten Mal zu Gast in London. So oft war er bisher in keinem anderen westlichen Land, registrieren geschmeichelt britische Politiker und Journalisten. Aber trotz der vielbetonten Wertschätzung füreinander, das strahlende Lächeln Margaret Thatchers und Michail Gorbatschows vergangene Nacht auf dem Flughafen und heute Vormittag in Downing Street Nummer 10 täuscht nicht darüber hinweg, die britische Regierungschefin ist verstimmt. Da ist erstens die Meldung, dass Moskau Bombenflugzeuge an Libyen verkauft habe. Dessen Führer Gaddafi ist neben dem Ayatollah Khomeini sozusagen Großbritanniens Staatsfeind Nummer 1. Und da ist zweitens Gorbatschows Kurzaufenthalt vergangenen Sonntag in Dublin. Margaret Thatchers Abneigung gegen die Republik Irland ist bekannt. Die Briten, ehemalige Kolonialherren der Iren, fühlen sich brüskiert. Wie kann Gorbatschow nur das kleine Irland vor dem großen Britannien besuchen? Weit auseinander liegen Frau Thatcher und der Kreml-Chef auch in Rüstungsfragen. Frieden sichern durch nukleare Abrüstung, das ist das politische Glaubensbekenntnis Gorbatschows. Frieden sichern durch nukleare Abschreckung, daran hält nach wie vor die Premierministerin fest. Und sie wird ihren Gast auch drängen, das große Potenzial an chemischen Waffen abzubauen, über das die Sowjetunion verfügt. Ein weiteres wichtiges Gesprächsthema sind die Menschenrechte. Mehr als 200 Unterhausabgeordnete aus allen Fraktionen erregten gestern Aufsehen mit einer ganzseitigen Anzeige in der Times, Überschrift Menschenrechte in der Sowjetunion. Dort, so heißt es, wurden Menschenrechte immer noch missbraucht, worauf auch einige hundert Demonstranten aufmerksam machten, die heute im Regierungsviertel Whitehall vor allem das Auswanderungsrecht sowjetischer Juden anmahnten. Gorbatschow seinerseits, der Abstecher nach Dublin, deutet darauf hin, könnte ebenfalls auf die Einhaltung von Menschenrechten dringen, nämlich auf die der IRA-Häftlinge in britischen Gefängnissen, was Frau Thatchers Missmut freilich noch verstärken würde. Neben den sogenannten regionalen Konflikten wie Namibia oder Afghanistan wird auch das Thema erörtert werden, das die Briten besonders beschäftigt, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Da bewegt sich zurzeit nicht viel, die britischen Exporte in die Sowjetunion stagnieren, sind in manchen Bereichen sogar rückläufig. Hier wird Gorbatschow seine Gastgeberin sicher auf die sogenannte COCOM-Liste verweisen, also das NATO-Verbot, westliche Hochtechnologie an Ostblockstaaten zu liefern. Heute Abend trifft der Kreml-Chef auch mit Oppositionsführer Neil Kinnock von der Labour-Party zusammen. Mit besonderer Spannung wird dann morgen, am zweiten und letzten Besuchstag, eine Gorbatschow-Rede erwartet. Dieser Mann, so der ehemalige britische Außenminister David Owen, heute Morgen im BBC-Fernsehen, ist immer für eine Überraschung gut. Ich gehe davon aus, dass er auch diesmal irgendeine aufsehenerregende Initiative verkünden wird. Ein anderer prominenter Politiker, der konservative Verteidigungsexperte Michael Mates, warnte in derselben Sendung davor, dem beeindruckenden Charme des Gastes aus Moskau zu erliegen. Gorbatschow ist hier, so sagte er, um den Propagandakrieg zu gewinnen. Das ist eine eindeutige Übung in Public Relations. Eine Meinung, die von einer Mehrheit der britischen Bevölkerung offenbar nicht mehr geteilt wird. Die Sowjetunion Gorbatschows, so ergab eine aktuelle Repräsentativumfrage, sei keine Bedrohung mehr für Großbritannien. Die sowjetischen Bomber für Libyen wiederum hat wohl Maggie Thatcher auf dem Spickzettel. Ob da Gorbatschows Einladung an Königin Elisabeth nach Moskau der richtige Konter ist? Aus London, Moskau-Korrespondent Hans-Peter Riese. Ohne herausragende konkrete Ergebnisse, aber in der nun schon fast traditionell guten Atmosphäre, ist der erste Tag der politischen Gespräche zwischen Margaret Thatcher und Michail Gorbatschow zu Ende gegangen. Einen Schatten hat allerdings die bisher von der sowjetischen Seite nicht bestätigte Lieferung von weitreichenden Bombern an Libyen auf die Gespräche geworfen. Frau Thatcher sei über diese Meldung tief beunruhigt, wurde aus Downing Street bekannt, und zwischen den Außenministern Sir Geoffrey Howe und Eduard Shevardnadze sei es darüber zur einzigen Kontroverse und zu einem Wortwechsel gekommen. Weder Gorbatschow noch Shevardnadze haben auf die Fragen ihrer Gastgeber zu diesem Thema konkret geantwortet. In Moskau hat der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Perfiljew, mittlerweile gesagt, es sei das Recht der Sowjetunion, ihre Verbündeten mit dem zur Verteidigung Notwendigen auszurüsten. Einig dagegen waren sich Frau Thatcher und Gorbatschow in der Beurteilung der kritischen Situation in Namibia. Frau Thatcher war gerade von einer Reise ins südliche Afrika, einschließlich Namibias, zurückgekehrt. Gorbatschow habe ihrer Beurteilung zugestimmt, dass nur eine volle Implementierung der Sicherheitsratsresolution und des Genfer Abkommens über Namibia durch alle Seiten, einschließlich der SWAPO, die Aussicht auf eine friedliche Lösung biete. Im Mittelpunkt der heutigen Gespräche in Downing Street haben außerdem die Themen Abrüstung und bilateraler Handel gestanden. Frau Thatcher hat dem Vernehmen nach ihren Standpunkt zur Normalisierung der Kurzstreckenraketen durch die NATO noch einmal bekräftigt. Gleichzeitig den Generalsekretär aufgefordert, den sowjetischen Bestand an Chemiewaffen zu reduzieren. Der britische Außenminister Sir Geoffrey Howe hatte ganz im Sinne der Premierministerin vor dem Besuch Gorbatschows noch einmal warnend auf die laufende Modernisierung sowjetischer taktischer Atomwaffen und das konventionelle Übergewicht der sowjetischen Streitkräfte in Europa hingewiesen. Eine Annäherung der Standpunkte hat sich bei den Gesprächen hierbei offenbar nicht abgezeichnet. Dagegen ist Großbritannien bereit, den bilateralen Handel, der im Volumen weit hinter dem der Bundesrepublik Italiens und Frankreichs mit der Sowjetunion zurückliegt, durch eigene Initiativen zu stimulieren. In Übereinstimmung mit Gorbatschow denkt man dabei vor allem an die verstärkte Gründung von Joint Venture, also Gemeinschaftsunternehmen. Ein Investitionsschutzabkommen wurde unterzeichnet. Obwohl von beiden Delegationen versichert wird, dass die Gesprächsatmosphäre nach wie vor besonders gut ist, der substanzielle Dialog sogar, wie von Gorbatschow gesagt wurde, einen neuen Grad des gegenseitigen Verständnisses erreicht habe, haben sich die Unterschiede in der politischen Bewertung wichtiger Fragen wie Abrüstung, Europapolitik und Menschenrechte diesmal deutlicher gezeigt als bei den drei vorhergegangenen Begegnungen zwischen Gorbatschow und Frau Thatcher. Dennoch gaben sich sowjetische Delegationsmitglieder heute Abend äußerst zufrieden über den bisherigen Verlauf der Gespräche. Von der morgigen Rede des Generalsekretärs könne man, so ein enger Mitarbeiter, interessante neue Vorschläge erwarten. Er ließ offen, ob es sich dabei um den Bereich der Abrüstung oder der Europapolitik handelt. Für die britische Öffentlichkeit besonders interessant ist die Frage, ob Gorbatschow morgen bei einem Zusammentreffen mit der Königin die Monarchin zu einem Staatsbesuch in die UdSSR einladen wird. Daran lassen sowjetische Gesprächspartner heute Abend keinen Zweifel, während die Zweckmäßigkeit einer solchen Reise in der britischen Öffentlichkeit umstritten ist. Angeblich hat Frau Thatcher, die bei Reisen der Königin praktisch das letzte politische Wort hat, dagegen Einwände erhoben. Es wäre die erste Reise eines britischen Monarchen in die Sowjetunion nach der Revolution. Für Monarchisten ist die Ermordung des Zaren Nikolaus II. Immer noch ein Grund, von einer solchen Anerkennung der Kommunisten abzuraten. Die Nachrichtenbilder sind noch vor Augen. Tod und Verderben durch libysche Bomben beim Überfall auf das Nachbarland Tschad. Sowjetische Kampfflugzeuge nun für das Libyen Muammar al-Gaddafis. Sie drohen, das internationale politische Klima zu belasten. Margaret Thatcher, wir hörten es gerade, sprach den Moskauer Staatschef in London ohne Umschweife darauf an. Es bedarf nicht viel Fantasie, auch in Washington, wo in dieser Stunde Israels Ministerpräsident Yitzhak Shamir eine erste Unterredung mit Präsident George Bush hatte, werden die Kampfflugzeuge Made in USA Gesprächsthema gewesen sein. Die Verstärkung für Gaddafis Luftwaffe, Thema für Ahmed Atayas Bericht. Auch unter der neuen amerikanischen Administration bleibt ein großes Maß an Misstrauen gegenüber dem libyschen Revolutionsführer Gaddafi bestehen. Die Lieferung sowjetischer Langstreckenbomber an Libyen hat das ohnehin gespannte Verhältnis beider Länder weiter verschlechtert. Ein Sprecher des State Department in Washington brachte seine Besorgnis über das, wie er sagte, gefährliche und unberechenbare Verhalten von Oberst Gaddafi zum Ausdruck. Libyen würde weiter dem Terrorismus und Umsturzversuchen in Drittländern Vorschub leisten. Dazu gehört der Erwerb gefährlicher, hochtechnisierter Waffensysteme, sagte der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums. Er bezog sich auf Berichte, wonach die Sowjetunion Libyen mit Maschinen des Typs Sukhoi 24 beliefert haben soll. Im NATO-Jargon werden diese Bomber Fenster genannt. Sie gehören zu den modernsten der sowjetischen Luftwaffenindustrie. Ihre Technik gestattet ihnen, dem gegnerischen Radar zu unterfliegen und ein Ziel bis zu 1200 Kilometer weit zu erreichen, ohne Zwischenlandung. In der amerikanischen Presse wurden militärische Fachleute zitiert, die behaupteten, die Sowjets hätten eine Ilyushin 76 der libyschen Luftwaffe zu einem Auftankflugzeug umgerüstet. Die libyschen Fenster könnten Ziele in Israel erreichen, hieß es. Bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten wird deshalb Israels Regierungschef Yitzhak Shamir den neuen libyschen Rüstungskauf zur Sprache bringen. Eine Wende im libysch-amerikanischen Verhältnis war nach dem Machtwechsel im Weißen Haus am 20. Januar dieses Jahres nicht ausgeschlossen worden. Oberst Gaddafi hatte auf dem Höhepunkt der Spannungen mit der früheren Administration um die Chemiewaffenfabrik im libyschen Rabta dem neuen amerikanischen Präsidenten Bush einen Neubeginn im amerikanischen Verhältnis zu Libyen angeboten. später meldete die angesehene New York Times, Libyen würde daran arbeiten, die Anlage in Rabta zu einer pharmazeutischen Fabrik umzurüsten. Dazu schwieg sich zunächst die Regierung in Washington aus. Dann zerstreute vor zwei Tagen ein Nahost-Experte des State Department alle Hoffnungen darauf, Oberst Gaddafi könnte einen neuen Kurs eingeschlagen haben. Aus der amerikanischen Hauptstadt hieß es sogar, Gaddafi mache weiter. Dass Libyen auch im Verhältnis zu seinen afrikanischen Nachbarn immer noch den Störenfried spielt, zeigt der jüngste Fall. Gestern hatte die Regierung des kleinen ostafrikanischen Landes Burundi das gesamte diplomatische Personal sowie alle libyschen Staatsangehörigen des Landes verwiesen. Die Libyer hätten zur Destabilisierung des kleinen Staates beigetragen, hieß es aus Bujumbura, der Hauptstadt von Burundi. Eigentlich war jede Auslandsreise Gorbatschows bislang ein Erfolg, ein politischer für sein Land, ein persönlicher, wie die USA-Visite eindrucksvoll bewies. Auf alle Fälle Werbung für die Umgestaltung in der Sowjetunion. Wichtig sind und bleiben auch in diesem Zusammenhang die Gespräche auf Expertenebene. Für die UdSSR von besonderer Bedeutung sind seit 1972 die Treffen der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission. Auf ökonomischem Sektor darf man von einer engen Partnerschaft sprechen. Die derzeit in Bonn stattfindende 17. Runde dieser Kommission deutet nicht nur auf eine weitere Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen hin, sie dient auch der Vorbereitung der bevorstehenden Bonn-Reise Gorbatschows. Seit knapp 24 Stunden ist Michail Gorbatschow, der sowjetische Staats- und Parteichef, in London auf dem Heimweg von Kuba. Die gegenseitige Hochachtung bis hin zur Bewunderung, die Premierministerin Margaret Thatcher und Gorbatschow miteinander verbinden, mag auch diesen Besuch unbeschädigt überstehen, aber am Verhandlungstisch ist der Ton schärfer geworden. Entschlossener noch als die Amerikaner fordert Frau Thatcher die Modernisierung der in der Bundesrepublik stationierten Kurzstreckenraketen. Ein Verlangen, durch das Gorbatschow seine Abrüstungspolitik in entscheidendem Maße gefährdet sieht. Auch andere Probleme haben sich angehäuft. Mit den Handelsbeziehungen zur Sowjetunion ist die Premierministerin ganz und gar nicht zufrieden. Insgesamt nur 20% dessen, was beispielsweise die Bundesrepublik in die Sowjetunion liefert. Umgekehrt missfällt Gorbatschow das Drängen der britischen Seite nach stärkerer Beachtung der Menschenrechte in der Sowjetunion. Er glaubt, mit gewisser Berechtigung, auf diesem Gebiet in relativ kurzer Zeit schon einiges bewegt zu haben. Aus London, Peter Merseburger. Selten hat Margaret Thatcher den roten Teppich vor ihrem Amtssitz mit größerer Freude ausgerollt. Der radikale Reformer fuhr heute Morgen mit einer eigens eingeflogenen gepanzerten Limousine vor. Dass die radikale Konservative ihn liebt, mag ein bisschen übertrieben sein. Aber dass beide einander mehr als nur respektieren, ja, dass sie sich schätzen, darf spätestens seit heute als gesichert gelten. Nicht jedem fremden Besucher ist Beifall durch den versammelten Stab nach Durchschreiten der Tür von Number 10 Downing Street gewiss. Und schließlich macht sich die Amtsherrin nicht immer persönlich die Mühe, einen Gast durch den traditionsreichen Amtssitz der britischen Regierungschefs zu führen. Margaret Thatcher selbst war in Moskau einst nur in die große Halle vorgedrungen. Michail, der Mann, von dem sie als Erste erklärte, dass man Geschäfte mit ihm machen könne, durfte heute in ihrem Stuhl am Kabinettstisch Platz nehmen. Und das 2,5 Stunden Tete-a-Tete über die große Weltpolitik fand in ihrem persönlichen Arbeitszimmer statt. Zwar war die politische Substanz der Visite heute Abend noch nicht recht greifbar, da warten alle noch gespannt auf die Rede, die Gorbatschow morgen in der Guildhall halten wird. Aber die britisch-sowjetischen Beziehungen, erklärten beide Delegationen übereinstimmend, seien besser denn je seit dem Ende des letzten Krieges. Beide schätzen sie den schnellen, offenen Schlagabtausch und die klare Zielansprache. Beide haben Spaß am Argument und Freude an der Diskussion. Das versöhnt dann auch da, wo Gegensätze unüberbrückbar sind, etwa bei den nuklearen Kurzstreckenraketen, die Mrs. Thatcher modernisieren und die Gorbatschow abschaffen will. Die Sowjets machten auf einer Pressekonferenz deutlich, dass Mrs. Thatcher eine dringende Botschaft an die neue Regierung Bush übermitteln soll. Bush, so sagte der Sowjetsprecher, lasse sich viel zu viel Zeit, neue konkrete Schritte für Abrüstung und Entspannung zu unternehmen. Und die Frage der Lieferung sowjetischer Bomber an Libyen stellten sie als gezieltes Störmanöver dar. Der Zeitpunkt dieser sogenannten Nachricht ist verdächtig, sagte Sowjetsprecher Gerassimov. Ich habe von dem Verkauf schon vor Monaten gehört. Das ist überhaupt nicht neu und heute kommt es plötzlich auf den Markt und macht Schlagzeilen. Das ist wohl merkwürdig. Außenminister Shevardnadze nahm zum Vorwurf, die Sowjetunion liefere Bomber an ein terroristisches Regime nicht Stellung, aber er leugnete die Tatsache nicht. Wie immer bei großen Anlässen hatten die Staatsmänner auch vorzeigbare Früchte guter Zusammenarbeit zu unterzeichnen, auch wenn es diesmal eher um gute Absichten denn um Vollbrachtes ging. Das wichtigste Abkommen soll den britisch-sowjetischen Handel fördern, der es in der Tat nötig hat. Mit großer Spannung wurde nun heute Mittag eine Rede Gorbatschows in der Londoner Guildhall erwartet. Margarete Limberg in London, war sie denn so sensationell, wie man das vermuten musste? Also ich glaube nicht, dass sie sensationell war, aber bedeutend schon. Und bedeutend war auf jeden Fall dieser ganze Auftritt heute Morgen. Der fand ja statt auf ganz traditionsreichem und geschichtsgeträchtigen Gelände in der gotischen Guildhall der City of London. Gorbatschow wurde dort mit allem Pomp und aller Pracht, zu der wohl heute nur noch die Engländer imstande sind, empfangen, vom Lord Mayor begrüßt, der in seiner alten Tracht schwarz und gold und weißen Spitzen ihn willkommen hieß im Namen der City of London. Vielleicht noch eine kurze historische Reminiszenz. Im Jahre 1814 gab es hier an gleicher Stelle ein Dinner für den damaligen Zaren Alexander I. Kommen wir vielleicht jetzt zur Rede. Ich möchte damit beginnen, was möglicherweise die NATO besonders interessieren könnte. Einmal hat Gorbatschow sehr deutlich davor gewarnt, die Modernisierung der Kurzstreckenraketen in Angriff zu nehmen. Er hat gesagt, das würde mit Sicherheit die Wiener Verhandlungen über die konventionelle Abrüstung und auch den Prozess, der durch den Vertrag über die Beseitigung der nuklearen Mittelstreckenraketen in Gang gekommen sei, beeinträchtigen. Er hat wiederholt die Ankündigung seiner UNO-Rede vom Dezember, nämlich die Reduzierung der russischen Truppen um 500.000 bis 1990, die Reduzierung des Verteidigungsetats um 14% und die Reduzierung der Waffenproduktion bis 1990 um 20%, um vielleicht noch in der Aufzählung fortzufahren. Er hat angekündigt, dass die Sowjetunion die Produktion von angereichertem Uran stoppen werde und außerdem zwei Plutoniumreaktoren schließen werde, ohne Ersatz dafür herzustellen. Einen breiten Raum nahm in dieser Rede, und ich glaube, das war besonders eindrucksvoll, das Thema Perestroika ein. Er hat zunächst den Prozess geschildert, der zu dieser umwälzenden Reform geführt hat, und er hat deutlich gemacht, dass es keine Umkehr geben könnte und dass vor allem die Wahlen gezeigt hätten, dass die Menschen in der Sowjetunion nicht zurück wollten, sondern dass sie weiter fortschreiten wollten auf diesem Weg. Und er hat gleichzeitig sehr deutlich, und ich glaube, das hat viele erstaunt, dass er das an dieser Stelle und im Ausland tat, über die Schwierigkeiten gesprochen, die diesem Wege noch entgegenstünden. Die Schwierigkeiten, die darin liegen, dass eben immer noch das alte Denken nicht völlig beseitigt sind. Er hat deutlich gemacht, dass er mit den wirtschaftlichen Reformen in aller Entschlossenheit fortfahren wird, im Bereich der Landwirtschaft vor allem, und dass die Demokratisierung im Grunde das Entscheidende sei, um die Perestroika zum Erfolg zu bringen. Wie muss man denn nun das Ergebnis des Besuchs einschätzen? Ja, doch wohl Differenzen in fast allen Fragen. Ja, das Ergebnis des Besuches, wenn man es mal auf die rein sachlichen Inhalte zurückführt, ist nicht so überwältigend. Denn die Meinungsverschiedenheiten zwischen Gorbatschow und Margaret Thatcher, die vorher bestanden in der Frage der Modernisierung der Kurzstreckenraketen, die Margaret Thatcher in der NATO am energischsten von allen fordert und die Gorbatschow eben ganz kategorisch ablehnt. Die Frage der nuklearen Abschreckung, die Margaret Thatcher für unverzichtbar hält und die natürlich dem Ziel Gorbatschows einer atomwaffenfreien Welt, die er auch nicht für eine romantische Illusion, sondern für realisierbar hält, diametral widerspricht. Es hat dann Auseinandersetzungen gegeben hier über das Thema chemische Waffen, wo die britische Seite die sowjetischen Angaben anzweifelt. In dieser Frage haben die Sowjets Offenheit angekündigt. Also in all den sachlichen Fragen ist man sich, glaube ich, um keinen Schritt näher gekommen. Auf der anderen Seite war das Klima dieses Besuches von einer so ungewöhnlichen Freundlichkeit, Herzlichkeit und Wärme, dass insgesamt gesehen der Besuch sicherlich ein Erfolg war, auch wenn vielleicht nicht Welten bewegt wurden. Margarete, ich möchte, dass der Dialog zwischen den politischen Gruppen in dieser Stadt sich im Magistrat wiederfindet, sagte Volker Hauff auf seiner heutigen Pressekonferenz. Nun die Ansicht des Bonner Generalanzeigers. Der Verlauf des Gorbatschow-Besuchs in England liefert ein Muster für die bevorstehende Reise des sowjetischen Staats- und Parteichefs nach Bonn. Mit noch mehr Intensität als im kühlen London wird Gorbatschow am Rhein versuchen, sein Veto gegen jede Modernisierung westlicher Atomraketen anzubringen. Er wird nicht nur die Bundesregierung unter Druck setzen, er vertraut auf eine Volksbewegung innerhalb und außerhalb des Parlaments. In Moskau empfängt er dieser Tage den SPD-Vorsitzenden Vogel, dessen Partei den nächsten Bundeskanzler zu stellen hofft. Das beflügelt Gorbatschows Fantasie. Die SPD hat längst ihr Nein zur Modernisierung signalisiert, bemerkt der Generalanzeiger. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat der Regierung in Oslo in einer persönlichen Botschaft versichert, dass das gestern vor der Nordküste Norwegens gesunkene sowjetische Atom-U-Boot kein radioaktives Risiko darstelle. Der Reaktor sei abgeschaltet und die Möglichkeit einer Kernexplosion sowie einer Verseuchung der Umwelt damit ausgeschlossen, heißt es in dem Schreiben Gorbatschows an Ministerpräsidentin Brundtland. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur TASS kamen bei dem Unglück südlich der Bäreninsel zwischen Spitzbergen und dem Nordkap mehrere Menschen ums Leben. Die Zahl der Toten wurde nicht genannt. Das Boot sei etwa 1500 Meter tief gesunken, 6 Stunden nachdem ein Feuer an Bord ausgebrochen war. Sowjetische Schiffe in der Gegend hätten die Mehrzahl der Besatzungsmitglieder gerettet, hieß es weiter. Angaben über den Typ des Schiffes machte TASS nicht. Aus der Meldung ging auch nicht hervor, wie viel Mann sich an Bord befunden hatten und ob das Boot Atomraketen mitführte. Eine Regierungskommission soll jetzt die Unglücksursache feststellen. Bundesverteidigungsminister Scholz hat zurückhaltend auf die abrüstungspolitischen Ankündigungen des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow reagiert. In einem Interview des Norddeutschen Rundfunks sagte Scholz heute, der von Gorbatschow angekündigte Herstellungsstopp für spaltbares Material zur Atomwaffenproduktion bis zum Jahresende habe abrüstungsmäßig keinerlei relevante Bedeutung. Die UdSSR habe bereits so viel derartiges Material, dass sie auf Nachschub nicht angewiesen sei. Als Ausdruck des Willens zur Abrüstung sei die Äußerung Gorbatschows jedoch durchaus zu begrüßen, unterstrich der Bundesverteidigungsminister. Die Versicherung des sowjetischen Parteichefs, Moskau habe keinerlei Pläne zur Modernisierung nuklearer Waffen, gehe, so Scholz wörtlich, natürlich an den Realitäten vorbei. Darin stecke vor allem ein Element propagandistischen wie auch politischen Drucks gegen die NATO-Staaten, die über eine Modernisierung ihrer Kurzstreckensysteme zu entscheiden hätten. Ja, es sind nur genaue Zeitangaben, wann der Brand ausgebrochen ist, auf die Minute genau und wann das U-Boot gesunken ist. Doch zum Beispiel, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind, wie groß die Besatzung war, das alles bleibt noch ein Geheimnis hier bei TASS. 17 Stunden hat es gedauert, bis diese Meldung von TASS als Eilmeldung verbreitet wurde. Wir erinnern uns sehr gut, wie im Oktober 1986 damals nördlich der Bermudas hier ein sowjetisches U-Boot in Brand geriet, das dann 3 Tage später auch sank. Damals hatte man sehr schnell den Brand an Bord des U-Bootes gemeldet. Damals hatte sich auch Parteichef Gorbatschow über diplomatische Kanäle sehr schnell mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, Informationen dort hinterlassen, was an sowjetischen Erkenntnissen vorlag. Jetzt heißt es hier sehr lapidar, eine Regierungskommission sei eingesetzt. Es ist nicht gesagt, wer daran beteiligt ist. Und Fachleute schließen im Moment eine radioaktive Gefährdung der Umwelt aus. Das ist sozusagen der Inhalt der etwas spärlichen TASS-Meldung. Auf Nachfrage in der TASS-Zentrale vom World Service, was ich natürlich sozusagen seit Stunden ununterbrochen tue, zuckt man nur akustisch sozusagen mit den Achseln und sagt, uns liegt nichts Neues vor. Selbst das Telegramm, das Gorbatschow inzwischen an den norwegischen Ministerpräsidenten gerichtet hatte, ist hier offiziell jedenfalls den sowjetischen TASS-Kollegen unbekannt. Ich nehme an, Sie werden den Kollegen weiter auf der Spur bleiben, um ihnen weitere Informationen zu entlocken. Enttäuscht von der Rede des Kreml-Chefs zeigt sich die britische Times. Als der sowjetische Führer seine Rede in der Guildhall begann, hofften viele seiner Zuhörer, er würde eine neue und herausfordernde Initiative zu Europa ankündigen, die seinen Abrüstungsvorschlägen vor der UNO im Dezember gleichkommt. Wildere Spekulationen richteten sich sogar auf die Vorlage des Entwurfs eines vereinten Europas mit eigenem Parlament. Dass die Sowjetunion und ihre Verbündeten im Ostblock sowie die westlichen Demokratien einschließen würde. Bescheidenere Erwartungen richteten sich darauf, er würde eine klarere Definition seines vielgepriesenen gemeinsamen europäischen Hauses liefern, als sie bisher in Moskau zu hören war. Die Rede selbst, wie sie gehalten wurde, war in beiden Punkten enttäuschend, bemerkt das Londoner Blatt. Zu einer ähnlich zurückhaltenden Wertung kommt der Kommentator des ebenfalls in der britischen Hauptstadt erscheinenden Guardian. Die Gründe, warum Gorbatschow nicht mehr Geschenke mitbrachte, sind klar genug. Zum einen haben seine Berater das Recht zu fragen, was in aller Welt das Angebot zusätzlicher Konzessionen bringen soll, wenn sie schon im Voraus abgewertet werden. Diejenigen, die immer noch an den russischen Bären glauben, müssen auf eine mehr philosophische Weise überzeugt werden, eine sehr russische Art, einen Streit auszutragen. Zum Zweiten wartet Moskau immer noch darauf, dass Washington seine eigene Position formuliert. In der Zwischenzeit fürchtet man, dass die Anwälte der Konfrontation dort machtvolle Stimmen behalten werden, heißt es im Guardian aus London. Für die italienische Tageszeitung La Stampa steht hingegen außer Zweifel, dass das sowjetisch-englische Gipfeltreffen ein Erfolg war. Weiter heißt es, als Michail und Raissa Gorbatschow gestern das Flugzeug nach Moskau bestiegen, hinterließen die beiden Gäste die Erinnerung an ein Treffen, das nicht nur diplomatisch, sondern auch sehr menschlich war. Gorbatschow, der Margaret Thatcher schon erobert hatte, gewann jetzt auch die Engländer für sich, deren Presse mit Bewunderung von diesem starken und anständigen Führer spricht. In diesem Klima werden auch Enttäuschungen wie fruchtbare Neuigkeiten gesehen, hebt La Stampa aus Turin hervor. Die französische Zeitung Libération macht sich Gedanken, welche Auswirkungen die Ankündigung Gorbatschows auf die Politik der NATO und insbesondere auf die Bundesrepublik haben könnte und schreibt: Für Gorbatschow gibt es keinen Zweifel, falls die NATO ihr Programm zur Modernisierung der taktischen Nuklearwaffen ausführt, wird dies die Wiener Verhandlungen und die vertrauensbildenden Maßnahmen in Europa allgemein beeinflussen. Das ist eine Erklärung, die wenige Wochen vor dem Brüsseler NATO-Gipfel ihren besonderen Sinn hat. Gorbatschow lässt dem Westen nur eine kleine Atompause. Im Juni wird er in der Bundesrepublik erwartet, wo sich Bundeskanzler Kohl politisch geschwächt gegen eine sofortige Entscheidung zur Modernisierung der Lance-Raketen wendet. Im folgenden Monat besucht der Kreml-Chef Frankreich, wo man die Tendenz hat, zusammen mit den Deutschen zu denken, dass die Entscheidung über die Modernisierung keinerlei Eile habe. Unterstreicht Libération aus Paris.